Die Völkerwanderung. Europa in Aufruhr. Rom im August des Jahres 410. Die Einwohner Roms sind verzweifelt. Bereits zum dritten Mal innerhalb von 2 Jahren belagern die Westgoten die Stadt. Werden auch diesmal wieder Hunger und Krankheiten das Leben in der eingeschlossenen Stadt unerträglich machen? Die Hoffnung auf Hilfe durch kaiserliche Truppen haben die Römer längst aufgegeben. Denn offensichtlich hat der seit einigen Jahren in Ravenna residierende Kaiser Honorius die Stadt, die dem Weltreich ihren Namen gegeben hat, abgeschrieben. Einmal konnten die Römer ihre germanischen Belagerer zum Abzug bewegen, indem sie ihnen tonnenweise Gold, Silber und andere Reichtümer aushändigten. Das zweite Mal konnte die Goten die Aussicht auf die Teilhabe an der Macht besänftigen. Doch jetzt dürfte Alarich, der König der Westgoten, zu allem entschlossen sein. Am 24. August des Jahres 410 überwinden die Westgoten die Befestigungsanlagen und fallen in Rom ein. Es heißt sogar, sie hätten geöffnete Tore vorgefunden, da die Angst der Römer vor einer langwierigen Belagerung größer gewesen sei als die vor einer Plünderung. 3 Tage ziehen die westgotischen Recken plündernd durch die Stadt. Welch ein Schock für die römische Welt. 800 Jahre ist es her, dass das letzte Mal feindliche Truppen Rom erobert haben. Die Kelten um das Jahr 390 vor Christus. Auf drastische Art und Weise wird den Römern vorgeführt, wie schwach und hilflos das einst so mächtige Reich den einfallenden Germanen gegenübersteht. Seit Ende des 2. Jahrhunderts stoßen Römer und Germanen an den Grenzen des Reiches in Mitteleuropa an Rhein und Donau aufeinander, häufig friedlich, immer öfter aber auch in kriegerischer Absicht. Doch die Linie zwischen Freund und Feind ist alles andere als klar. Einige germanische Stämme leben ohnehin innerhalb der Reichsgrenzen. Andere können über Handel und Beziehungen von den Errungenschaften der römischen Zivilisation profitieren. Gleichzeitig färbt der ständige Kontakt mit den Germanen auch auf die römische Bevölkerung in den Grenzregionen ab. Man klagt gar über eine Art Barbarisierung. Ein Spiegel dieser vielfältigen Verquickungen ist die römische Armee, die sich in ihrer Spätphase zuvorderst aus germanischen Söldnern rekrutiert, die sich sogar in angesehene Heeresämter hochdienen können. Und so kommt es, dass immer wieder gebürtige Germanen mit der Aufgabe betraut sind, als Feldherren in römischen Diensten den Fortbestand des Imperiums zu sichern. Die Germanen, das ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Stämmen, deren ursprüngliches Siedlungsgebiet von Skandinavien bis zur Donau, vom Rhein bis nach Russland reicht. Anders als vielleicht zu erwarten, ist die Zugehörigkeit zu einem germanischen Stamm in keiner Weise ausschließlich an Blut und Boden gekoppelt. Es reicht der feste Glaube an einen gemeinsamen Mythos, etwa wenn sich Menschen unterschiedlichster Herkunft um einen charismatischen Heerführer, der oftmals aus einem Adelsgeschlecht mit sagenhafter Abstammung kommt, scharen. So herrscht bei den germanischen Stämmen ein stetes Kommen und Gehen, bis sich schließlich im 4. Jahrhundert jene Großstämme herausgebildet haben, die die Zeit der Völkerwanderung prägen. West- und Ostgoten, Vandalen und Franken, um hier nur die wichtigsten zu nennen. Als die Hunnen in Osteuropa einfallen und in kürzester Zeit das mächtige ostgotische Reich überrennen, entschließen sich viele germanische Stämme zur Flucht. Wie schwer muss die Entscheidung gefallen sein, die alte Heimat aufzugeben und sich mit einem Flüchtlingstreck in eine ungewisse Zukunft zu begeben? Wie unerträglich muss der Gedanke sein, unter hunnische Herrschaft zu geraten? Vor diese schwere Entscheidung gestellt, machen sich zigtausende Männer und Frauen, Kinder und Alte zu Fuß, zu Pferd, mit Wagen und Karren auf den Weg in Richtung Westen. Nur ein Volk, das gleichzeitig ein schlagkräftiges Heer besitzt, hat Aussicht, die Wanderungen zu überstehen. Das Ziel ist allen germanischen Drecks gemein. Innerhalb der Grenzen des römischen Imperiums erhoffen sie sich Sicherheit vor den Hunnen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat werden manche von ihnen, die Westgoten etwa oder die Vandalen, Jahrzehnte unterwegs sein und dabei Abertausende von Kilometern zurücklegen. Die Odyssee der Westgoten reicht zurück bis zum Beginn des Hunnensturms im Jahr 375. Nachdem der Bruderstamm der Ostgoten unter das Joch der Hunnen geraten ist, entscheiden sich die weiter westlich siedelnden Westgoten zur Flucht. Bald stehen 50.000 Menschen, darunter vielleicht 20.000 waffenfähige Männer, am östlichen Ufer der Donau und bitten verzweifelt darum, ins Reich eingelassen zu werden. Sobald ihnen Kaiser Valens den Übertritt gewährt hat, setzen die Westgoten auf ihren selbstgezimmerten Flößen über die Donau. Im Grunde können die Römer die Hilfe der Goten gut gebrauchen, um die Donaugrenze gegen die Hunnen zu verteidigen. Doch ist der Empfang durch die römischen Lokalbeamten feindselig und die Lebensbedingungen der Neuankömmlinge sind erbärmlich. Es hapert schon an der Versorgung mit den nötigsten Nahrungsmitteln. Viele Westgoten werden zur Fronarbeit herangezogen, ja sogar Übergriffe auf die gotischen Frauen sind überliefert. 2 Jahre ertragen die Goten diese unsäglichen Zustände, dann haben sie genug. Plündernd ziehen sie durch die römischen Balkanprovinzen und schlagen das kaiserliche Heer, das sich ihnen entgegenstellt, vernichtend. Als klar wird, dass auf dem Balkan langfristig für die Westgoten kein sicheres Siedlungsland zur Verfügung steht, geht ihre Wanderschaft weiter. Mit der Eroberung Roms mögen sie zwar ihren aufgestauten Hass auf die Römer abreagieren, ihrem Ziel, eine neue Heimat zu finden, sind sie damit aber nicht näher gekommen. Erst als sie im Jahr 418 vom weströmischen Kaiser des zwischenzeitlich geteilten Reiches die Erlaubnis erhalten, sich im Süden Galliens niederzulassen, ist ihre Reise zu Ende. Die Westgoten errichten ein autonomes Reich mit einem eigenen König, das sie bald auf die Iberische Halbinsel ausdehnen. Damit existiert nun erstmals ein großes germanisches Reich auf römischem Boden. Denn noch verstehen sich die Westgoten als Teil des römischen Imperiums. Die längste aller Wanderungen legt der Stamm der Vandalen zurück. Innerhalb einer Generation verschlägt es sie von ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet an der Weichsel über Gallien und die Iberische Halbinsel bis nach Nordafrika. Auch die Vandalen entscheiden sich angesichts der hunnischen Bedrohung für die Flucht. Ihnen schließen sich die Volksgruppen der Sueben und Alanen an. Überhaupt sind die Wanderungen der Stämme alles andere als ethnisch geschlossen. Einerseits bleiben in der Regel einige Stammesangehörige zurück, andererseits schließen sich stets auch Angehörige anderer Völker an. In der Silvesternacht 406 setzen vandalische Verbände über den Rhein und fallen plündernd und brandschatzend in Gallien ein. 3 Jahre später erreichen sie die Iberische Halbinsel, wo ihr Zug zunächst zu Ende zu sein scheint. Doch weit gefehlt. Der weströmische Kaiser Honorius will den Barbaren die Provinz nicht kampflos überlassen. Es gelingt ihm mit Unterstützung kampferprobter Westgoten, die Vandalen an die südlichen Küsten der Iberischen Halbinsel zurückzudrängen. Dort machen die Vandalen aus ihrer Not eine Tugend. Innerhalb weniger Jahre sind sie mit der Schifffahrt vertraut und tun als Piraten zur See das, was sie schon an Land zum Schrecken ihrer Nachbarn werden ließ: plündern. Im Jahr 429 ergibt sich für die Vandalen unter der Führung ihres Königs Geiserich die unerwartete Gelegenheit, nach Afrika überzusetzen. Es ist nicht klar, ob der weströmische Statthalter in Afrika, Bonifatius, die Vandalen tatsächlich mit dem Hintergedanken eingeladen hatte, sie für den Machtkampf mit der weströmischen Kaiserin Galla-Placidia zu instrumentalisieren. Auf jeden Fall ist Nordafrika ein verlockendes Ziel. Schließlich gilt die vom Atlantik über Karthago bis an die Grenzen Ägyptens reichende Provinz, dank ihrer ertragreichen Weizenfelder, als äußerst wohlhabend. Es gelingt Geiserich, die 80.000 Männer, Frauen und Kinder seines Stammes per Schiff sicher über die Meerenge von Gibraltar auf afrikanischen Boden zu bringen. Doch kaum angekommen, haben sich die politischen Verhältnisse schon wieder gedreht und die Vandalen sind alles andere als willkommen. Und so sichern sie sich in den nächsten Jahren mit Gewalt die Provinz, bis schließlich 439 die Hauptstadt Karthago fällt. Die Kornkammer Roms ist in vandalischer Hand. Westrom bleibt nichts anderes übrig, als die Herrschaft Geiserichs offiziell anzuerkennen, um die regelmäßigen Getreidelieferungen aus Afrika nicht zu gefährden. Das Weströmische Reich befindet sich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Auflösung. Der tatsächliche Einflussbereich des Kaisers in Ravenna umfasst nur noch Italien. In den übrigen Westprovinzen sind germanische Königtümer entstanden, etwa das der Vandalen in Afrika oder das der Westgoten in Südfrankreich und Spanien. Die Römer reden sich die Lage schön, indem sie behaupten, die Provinzen seien ja nicht verloren, sondern lediglich von Bundesgenossen beherrscht. Es ist der Germane Odoaker, der dem Weströmischen Reich schließlich den Todesstoß versetzt. Er entstammt aber keinem der die Völkerwanderung prägenden Stämme, sondern hat sich in der römischen Militärhierarchie nach oben gedient. Im Jahr 476 putscht sich Odoaker mit Hilfe seiner germanischen Söldner an die Macht. Er erklärt den letzten römischen Kaiser Romulus Augustulus für abgesetzt und übersendet die kaiserlichen Insignien nach Byzanz. Das Weströmische Kaiserreich ist Geschichte. Während die Westgoten auf ihrer Suche nach einer neuen Heimat in Gallien und Spanien fündig geworden sind, lebte der Bruderstamm der Ostgoten viele Jahrzehnte im Schatten der hunnischen Herrschaft. Erst nach dem Tod Attilas, 454, rückt das Volk wieder in den Blickpunkt der Geschichte. Dafür sorgt sein König Theoderich. Als Geisel zur Absicherung eines Bündnisvertrages in Byzanz aufgewachsen, ist Theoderich sowohl König des Stammes der Ostgoten als auch Mitglied der höchsten Führungsschicht des Imperiums. Als die Ostgoten auf dem Balkan nur schwer Fuß fassen können, legt ihnen der oströmische Kaiser Zenon den Zug nach Italien nahe. Er hofft damit, zwei Probleme auf einmal zu lösen: die als Belastung empfundene Anwesenheit der Ostgoten auf dem Balkan zu beenden und gleichzeitig den verhassten Umstürzler Odoaker zu beseitigen. Im Jahr 488 setzt sich ein ostgotischer Treck von rund 150.000 Menschen in Bewegung, unter ihnen eine Streitmacht von gut und gerne 40.000 Kriegern. Dennoch zieht sich die Eroberung Italiens in die Länge. Erst nachdem Theoderich mit Odoaker einen Vertrag geschlossen hat, der die gemeinsame Herrschaft über Italien festschreibt, kann er in Ravenna einziehen. Die gemeinsame Regentschaft indes dauert nur 10 Tage. Dann bringt Theoderich Odoaker eigenhändig um. Was so blutig begonnen hat, soll sich für Italien zum Guten wenden. Denn die Regentschaft Theoderichs beschert dem gebeutelten Volk eine lang ersehnte Friedenszeit. Die eingewanderten Ostgoten sind in Italien quantitativ nur eine Minderheit. Eine Tatsache, die im Übrigen für alle Stämme der Völkerwanderung gilt. Was sind schon 150.000 Ostgoten in einem Land, das ein paar Millionen Einwohner zählt? Nun, sie können dem Land sicher nicht kulturell ihren Stempel aufdrücken, aber an der Tatsache, dass sie die neuen Herrscher sind, besteht kein Zweifel. Doch Theoderich legt Wert auf friedliches Miteinander von Goten und der einheimischen römischen Bevölkerung. Daher bindet er beispielsweise bewusst Römer als Beamte und Berater an seinem Hof ein. Außerdem hat er sich der Religionsfreiheit verschrieben. Schließlich sind die Ostgoten, wie fast alle germanischen Stämme, die sich zum Christentum bekennen, Anhänger der arianischen Glaubensrichtung. Die Römer aber sind katholisch. Theoderich, den sie den Großen nennen, hätte als unangefochtener Herrscher Italiens die Möglichkeit, nach dem Kaisertitel zu greifen. Doch er sieht davon ab, obwohl er sich durchaus noch als Teil eines, wie auch immer gearteten, römischen Reiches versteht. Als Theoderich im Jahr 526 stirbt, wird er in einem eigens für ihn errichteten Mausoleum in Ravenna beigesetzt. Auf einem 10-eckigen Unterbau ruht ein rundes Obergeschoss, das eine gewaltige, aus einem einzigen Stein bestehende Kuppel trägt. Der Bau ist wohl das beeindruckendste der zugegeben wenigen Bauwerke, die in der Völkerwanderungszeit entstanden sind, und frühestes Zeugnis einer eigenständigen germanischen Weiterführung des römischen Erbes. Das Weströmische Reich ist untergegangen. Das Oströmische Reich mit der Hauptstadt Byzanz findet zu neuer Stärke, wirtschaftlich, finanziell und militärisch. Den byzantinischen Kaisern, allen voran Justinian, gelingt es Mitte des 6. Jahrhunderts, Teile des untergegangenen Weströmischen Reiches zurückzuerobern, etwa Nordafrika von den Vandalen und Italien von den Ostgoten. Auch wenn diese Erfolge nicht alle von Dauer sind, wird sich Byzanz noch viele Jahrhunderte als Macht im östlichen Mittelmeerraum behaupten können. Bis zur Eroberung durch die Türken im Jahr 1453. Die Zukunft in West- und Mitteleuropa gehört jedoch den Franken, deren Name die Freien oder die Kühnen bedeutet. Sie haben sich an der großen Völkerwanderung kaum beteiligt, stehen aber am Ende als die großen Gewinner da. Von ihrem Kerngebiet am unteren bzw. mittleren Rhein aus haben sie ihren Herrschaftsbereich sukzessive ausgeweitet, bis sie am Ende des 6. Jahrhunderts ganz Gallien und Mitteleuropa kontrollieren. Als direkte Nachbarn Roms, aber auch aufgrund der Tatsache, dass viele Franken als römische Legionäre gedient haben, sind sie mit der römischen Zivilisation vertraut und haben kein Interesse daran, diese zu zerstören. Die besondere Nähe zum Römischen Reich ergibt sich auch aus der Tatsache, dass der Frankenkönig Chlodwig bereits Anfang des 6. Jahrhunderts dem arianischen Glauben abschwört und zum Katholizismus übertritt. Damit ist auch der Fortbestand der katholischen Kirche gesichert. In den folgenden Jahrhunderten entwickelt sich das Frankenreich zum neuen Machtzentrum in Europa, zum legitimen Erben des Römischen Reiches im Westen. Und so ist es nur konsequent, wenn sich Karl der Große am Weihnachtstag des Jahres 800 zum neuen Kaiser des Römischen Reiches krönen lässt. Doch da ist der Zug der Geschichte schon längst im Mittelalter angekommen. Verlassen wir nun Europa und wenden unseren Blick nach Südamerika, genauer gesagt nach Nazca in Peru. Hier, inmitten der Pampa, einer unwirtlichen Wüstenlandschaft am Fuße der Anden, geben überdimensionale Bodenzeichnungen der Menschheit bis heute Rätsel auf. Entdeckt wurden die seltsamen Muster und Bilder in den 1920er Jahren während eines der ersten Linienflüge über Südamerika. Auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern sind aus der Luft tausende von Spiralen, Dreiecken und Zickzacklinien zu erkennen, die allesamt strengen geometrischen Regeln folgen. Viele davon mit einer Länge von mehreren Kilometern. Außerdem sind deutliche Abbildungen von riesigen Tieren, wie zum Beispiel Vögeln oder Fischen, zu sehen, die jeglichen Zufall in ihrer Entstehungsgeschichte vollkommen ausschließen lassen. Die Fragen, wann und wofür diese Linien entstanden sind, bieten reichlich Raum für abenteuerliche Spekulationen. Von einer Landebahn für Außerirdische ist ebenso die Rede wie von einer Kennzeichnung unterirdischer Wasseradern oder einer überdimensionalen Sternenkarte. Inzwischen geht man davon aus, dass die Nazca-Indianer, die zu Beginn des ersten Jahrtausends nach Christus hier lebten, die Linien erschaffen und ihrer Kultur damit für immer ein Denkmal gesetzt haben.